ich höre so gerne Werbefunk. Zehn Jahre Titanic, der Kampf geht weiter. Titanic, limitierte Jubiläumsausgabe mit der Genchman Folge 754. Bei uns haben Sie drei Wünsche frei: Computertraining, Computerleasing, Computertechnik von Nokia. Und das alles unter einem Dach. Jansen EDV Schulung. Rent-Sharing, Computer-Leasing und Miete. Data-Sharing, Computertechnik. Informieren Sie sich. Joachimsthaler Straße 17 bis 19. Telefon 88 000 355. Schokolade. Verbotene Sehnsucht. Die Haare? Nio. Der Kopf? Molopo. 1957. Noch ist Kamerun französische Kolonie. Ich will französische Küche. Fantasievoll. Nudeln, Salate, verstehst du? Vier lange Jahre bleiben bis zur Unabhängigkeit. Doch niemand kann seiner Zeit entfliehen. Dreckiger Nigger! Du kannst uns den Arsch abwischen, aber fass keine weiße Frau an, du Stinker! Schokolade. Verbotene Sehnsucht. Ein Film von Claire Denis.